befasste sich mit Meditation und Yoga. Nach dem Sanatoriumsaufenthalt machte er viele Auslandsreisen, lebte auf dem Lande und kam in der Abgeschiedenheit wieder zu sich. 1970 veröffentlichte er seine LP Mona Bone Jackson, auf Deutsch etwa Mona Bein Lümmel. Darauf findet sich das Lied Lady Darbanville. My Lady Darbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady Darbanville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my Lady Darbanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. You look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white, my Lady Darbanville. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. Why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Cat Stevens sagte von seinen Songs, sie betreffen alle ihn selbst oder jemanden aus seiner Umgebung. So auch Lady Darbanville. Gemeint war die Schauspielerin Patti Darbanville, die ihn nach einer Romanze mit dem Rolling Stone Mick Jagger verließ. Unter den vielen erfolgreichen Songs von Cat Stevens ist einer vielleicht der typischste für seine Art, Melancholie und Sanftmut, Lyrik und romantische Stimmung zu vereinen. Morning is Broken. Selbst wenn er hier den Text ausnahmsweise nicht selber geschrieben hat, sondern Worte von Eleanor Fargen vertont hat. Ein Lied auf die Zuversicht, dass der neue Tag ein schöner Tag sein wird. spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Morning is Broken auf der LP Teaser and the Fire Cat. Ein kleiner Junge am Straßenrand und eine feuerrote Katze. Das ist das Plattencover von Cat Stevens selber gemalt. Unter den verschwundenen Songs dieser Platte wurde Moonshadow ebenfalls ein großer Erfolg. Hier Cat Stevens mit seinem Lied über den Mondschatten, der ihm so treu folgt. I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Is if I ever lose my mouth away, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow. Moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow. Moon shadow, moon shadow. Cat Stevens arbeitet gern mit vieldeutigen Sprachbildern, die manchmal allerdings auch zweideutig sein können. Beim Lied vom Friedenszug, dem Peace Train, würde man aber wohl ohne Hilfestellung des Autors Cat Stevens nicht darauf kommen, dass hinter der Lokomotive, die hier ins Land des Friedens fahren soll, auch Sexualsymbolik steckt. Cat Stevens ist ein dezenter Dichter. Happy lady, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there lies a peace train. About the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone jump on the peace train. Come on, get your bags together. Go bring your good friends too, 'cause it's getting nearer. It soon will be with you. And come and join the living. It's not so far from you, and it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Everyone jump up on the peace train. Ooh, ooh, ooh. Ein Erfolg kam nach dem anderen. Die Produktion Catch Bullet 4 kam ebenso gut an wie seine Musik zu dem Film Harold and Maude. 1973 fühlte sich Cat Stevens wieder in einer Krise. Er ging auf die Suche nach schwarzen Musikelementen, nahm seine nächste LP in Jamaika auf. Er nannte sie Foreigner, weil wir doch alle Fremde seien. Viele Cat Stevens-Freunde reagierten auf dieses Album etwas verstört. Und das nicht nur, weil sein Stück Foreigner Suite eine ganze Plattenseite füllte. Im 1977 erschienenen Album Is It So? Gab es noch eine musikalische Erinnerung an diesen Musikausflug in südlichere Gefilde, den Song Sweet Jamaica. Other people come and go. They try to make it through. I have to smile and tell them no, 'cause I only care for you. Everybody needs a friend to brighten up their world. I know you'll never let me down, 'cause you're not that kind of Und noch ein anderer tönender Rückblick findet sich auf der LP Is It So? Oder Englisch in Anspielung Is It So? Der Song I Never Wanted to Be a Star. Eine Art klingende Biografie, die auf Cat Stevens Pop-Anfänge zurückblickt und gleich in der ersten Zeile seinen frühen Hit Matthew and Son zitiert. I I was 17. You were working for Matthew Winsome. The Beatles met the Queen. And I wrote, I'm gonna get me a gun, yeah, yeah. It was like a dream in the star machine. Oh no, is it so? Is it so? I never wanted to be a star. I never wanted to travel far. I only wanted a little bit of love so I could put a little love in my heart. I never wanted to be la-di-da. Go to parties at the Club Bourgeois. I only wanted to sing my song well so I could bring a small band in your heart. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I was on the road, sleeping between lolly lights all up, stone drunk and cold, heading into a bad here I go, here I go. I never wanted to be a star, buy my mom a Ferrari car. I only want to run my own so I could win a small place in your heart. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. But nature found a way to pick me up off the dark side. Yeah, yeah, showed me another day. It made me sing, I think I see the light. Not another beam in the stars. No, this time I won't go. I never wanted to be a star. I never wanted to travel far. I only wanted a little bit of love so I could put a little love in my heart. Auf seinem Album Back to Earth zeigt sich ein wiedergewandelter Cat Stevens. Fast versteckt finden sich in arabischen Schriftzeichen die Worte im Namen Allahs, des Gnädigsten, des Immerbarmherzigen. Ein Hinweis darauf, dass sich Cat Stevens neuerdings zum Islam hingezogen fühlte. Weshalb er sich auch den Beinamen Yusuf Islam gegeben haben soll. Seine Songs zeigen ihn allerdings immer noch als fantasievollen Autor, der nicht nur originelle Sprachbilder formte, sondern diesmal auch besonders direkt wurde. Sein Song über New York Times meint jedenfalls nicht die gleichnamige Zeitung, sondern die Zeiten in New York, und die sind bitter. New York, pur New York. Im vergangenen Jahr ging die Nachricht um die Welt, Cat Stevens steigt für immer aus dem Showgeschäft aus. Den Schlusspunkt zu seinem bisherigen Leben ließ Cat Stevens für alle Öffentlichkeit durch einen Auktionator setzen, indem er alle seine Musikinstrumente versteigern ließ. Wanna see, 'cause you only think about yourself. How blind can you be? Big apple, leave the hungry in tears. But no gives a damn. No one really cares how they feel. They're just paper people, not real. No one knew her name. Found her body behind the door. Too young for the game. Mit diesem Song klang unser Musikreport, der heute Cat Stevens gewidmet war, aus. Ja.